Johannes! Psst! Nicht so laut, Svinta. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Du kannst dich doch nicht einfach so anschleichen. Ich musste aufpassen, dass mich keiner sieht. Was tust du hier? Dich küssen. Hey, schönes Mädchen, weinst du? Ja, wonach sieht's denn aus? Sag, hab ich was falsch gemacht? Nein, es ist wegen gestern Abend. Wieso? Svinta, was war gestern Abend? Schenk nach, Svinta. Die Krüge sind leer. Ja, Vater. Aber warum? Was meinst du, Schmied? Warum hat der Bär meine Ortrud geholt? Warum ist sie noch einmal den Berg hinauf bis zum Schlund? Hm? Obwohl sie schon im Tal war. Svinta, ich frage dich. Warum? Hey, warum? Hey, Svinta! Hey! Lass meine Tochter in Frieden, Schmied. Es ist genug. Es ist erst genug, wenn ich weiß, warum. Du verlässt jetzt mein Haus. Sofort. Und nimm dein Bärenfell mit. Das ist alles meine Schuld. Alles ist gut, Svinta. Ulrik wird dir nichts tun. Nein, Vater, du verstehst nicht. Es ist meine Schuld, dass Ortrud tot ist. Was soll das heißen, Kind? Warum Schuld? Ich... Hast du uns irgendetwas verschwiegen? Svinta, was auch immer es ist, sag es uns. Ich habe es ihr gesagt. Was gesagt? Dass sie es nicht holen soll. Tochter, wovon redest du? Von ihrem Kräutermesser. Ortrud hat es verloren in der Nacht. Und weil Ulrik ihr tausendmal gesagt hat, sie soll gut drauf aufpassen, ist sie zurück den Hang hinauf. Und ich habe sie allein gelassen. Aber Kind. Ich habe ihr gesagt, es ist schon zu spät und wir suchen es morgen. Aber sie hat nicht gehört. Wäre ich mitgegangen, hätte ich ihr beim Suchen geholfen. Und dann hätte der Bär sie nicht... Svinta, wärst du mitgegangen, dann wärt ihr jetzt beide tot. Gräuel, Kapitel 5. Siehe, ich will Unglück über dich bringen. Es ist gut, dass du ihnen nichts von uns verraten hast. Das war richtig. Meine Freundin ist tot, Johannes. Und ich habe nicht den Mut, ihrem Vater ins Gesicht zu sagen, warum ich sie allein gelassen habe. Du kannst es unserem Herrn und Gott beichten, Svinta. Er wird es dir verzeihen. Ja, vielleicht wird er das sogar tun, dein Gott. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir verzeihen werde. Das wirst du. Du wirst sehen, wenn du erst gebetet hast, dann... Und ich bin nicht die Einzige, die feige ist. Du bist es auch, Johannes. Ja, ich... Du sagst, du liebst mich, aber du stehst nicht zu mir. Ich hab dir doch erklärt, dass es nicht so einfach ist. Das Einzige, was wir haben, sind Heimlichkeiten. Gib mir noch etwas Zeit, Svinta. Wir... Wie lange? Ich weiß es nicht. Aber ich verspreche dir, ich werde eine Lösung finden. Aber zuerst muss ich dich um etwas bitten. Um meine Verschwiegenheit, ich weiß. Um noch etwas anderes. Du musst die nächsten beiden Tage zu Hause bleiben, Svinta. Hörst du? Du darfst nicht in den Wald gehen, es ist zu gefährlich. Wieso gefährlich? Wulfhilf hat den Bären getötet. Und ich kenne den Wald seit meiner Kindheit. 100.000 Mal besser als du, Küstenjunge. Es gibt etwas Schlimmeres als den Bären hier draußen, glaub mir, ich habe es gesehen. Was hast du gesehen? Das Gräuel? Hier, nimm dieses Fläschchen. Was ist das? Trink das, wenn du zu Hause bist. Warum? Was ist da drin? Kräuter, nichts weiter. Du wirst dich zwei Tage nicht gut fühlen und dich übergeben. Kotzen? Vielleicht ein paar Mal. Wieso sollte ich etwas trinken, von dem ich kotzen muss? Weil deine Eltern dich dann nicht in den Wald schicken werden. Und du sicher bist, bis es vorbei ist. Bis was vorbei ist? Johannes! Svinta! Meine Mutter! Trink, was in dem Fläschchen ist. Versprich es mir. Svinta! Ich muss jetzt nach Hause. Vertrau mir, es ist zu deinem Besten. Zu meinem Besten wäre es, wenn du keine Geheimnisse vor mir hättest. Aber... Svinta! Ich komme, Mutter! Alof, schau, wir dürfen die Bretter nicht so dünn sägen, sonst halten sie die Lastersteine nicht. Gut, Wulfhilf. Dann wenigstens zwei Finger breit. Meine Finger oder deine Wurstpranken? Das musst du die Steine fragen. Alof, sieh mal, wer da kommt. Oh, der Pilger. Braucht ihr noch Hilfe? Die Klamm ist schmal, aber lang. Es gibt genug zu tun für deine Axt, Enno von Malmedy. Na dann. Nicht schlecht. Seine Axt. Nicht schlecht, wie er sie schwingt. Wenn er mit der Säge genauso gut ist, kann er die Arbeit hier auch alleine machen. Das könnte dir so passen. Achtung, Baumfeld! Kann nicht so schnell, Pilger. Wir kommen mit dem Sägen nicht hinterher. Hier im Tal machen wir die Dinge gerne etwas gemächlicher. Seid ihr hier geboren im Tal? Ich schon. Dann war ich ein paar Jahre weg, in der Welt da draußen, habe Wulfeld getroffen und hierhin verschleppt. Und was genau hast du getrieben, als du da draußen in der Welt warst? Nichts, womit ich mich rühmen könnte. Und du, Pilger? Wer hat dir beigebracht, deine Axt so zu schwingen? Die Toten. Die Toten? Sie haben mich jeden Tag getrieben, weiter zu üben. Ja, die Toten können einem viel beibringen. Sag, Arnulf, woher kommen die Narben an deinem Körper? Waren das Schwerter? Schwerter, Beile, Spieße, den schert das schon. In was für einer Schlacht hast du gekämpft? Du fragst zu viel, Pilger. Ich dachte, du wärst hier, um zu helfen. Was denn nun? Zuerst arbeite ich euch zu schnell, jetzt zu wenig? Du kannst uns helfen, die Bretter auf die Klamm zu bringen. Du bindest sie hier unten an das Seil. Arnulf und ich klettern den Klammstieg nach oben und ziehen sie hoch. Wie wär's, wenn ich mit Arnulf hochsteige? Ihr habt schon den ganzen Morgen gearbeitet. Meine Kräfte sind noch frisch. So was du nicht lassen kannst, Enno. Aber brich dir nicht den Hals. Swinter, da bist du ja endlich, mein Kind. Komm her und hilf mir. Der Stall mistet sich nicht von allein aus. Ich fühle mich nicht wohl, Mutter. Lass dich mal anschauen. Beine, Arme, Hände, Füße, alles dran, was man braucht, um eine Mistgabel zu benutzen. Wirklich, Mutter, es geht mir nicht gut. Das mit Ortrud treibt mich um. Es treibt uns alle um, Swinter. Es ist entsetzlich. Aber es hilft nichts. Wir Lebendigen müssen weitermachen. Wir müssen den Hof instand halten, das Vieh versorgen, die Felder bestellen. Wir müssen ernten, Holz hacken, Fische fangen, kochen, braten und backen. Uns auf den Winter vorbereiten. Ich weiß. Nur 1-2 Tage, Mutter. Dann geht es mir bestimmt besser. Was dir wirklich hilft, ist nicht mehr die ganze Zeit an Ortruds Tod zu denken. Hier, nimm die Mistgabel. Die Arbeit wird dich ablenken. Mutter, ich kann wirklich nicht. Ich kümmere mich um das Unkraut und wenn ich wiederkomme, ist der Stall sauber und der Misthaufen eine Handbreit höher. Die Arbeit wird dich ablenken. Ihr Mistviecher, hm? Steht rum und fresst und scheißt und schert euch um nichts, weil ihr dumm seid. Ihr sollt mich alle in Frieden lassen. Viecher, Menschen, alle. 2 Tage. 2 Tage Ruhe vor allem. Also gut, Johannes. Ich tu's. Gut so, Enno. Löse den Knoten und wirf Wulfeld das Seil hinunter. In Ordnung. Ich gehe zur Klammkante und schau mir das brüchige Gestein noch mal an. Gut. Obacht, Wulfeld, das Seil kommt! Ah, gut! Alle Götter, dafür brauchen wir eine Menge Holz. Arnulf? Ja? Habt ihr Kinder, Wulfeld und du? Nein. Warum nicht? Frag deinen Allmächtigen. Meine Götter haben es mir nicht gesagt. Und jetzt gib mir das erste Brett. Na los. Worauf wartest du, Pilger? Tu es. Tu es. Stoß mich schon hinunter. Das ist doch das, was du die ganze Zeit vorhattest, Enno von Malmedy. Ich kann den Hass in dir förmlich riechen. Stoß mich hinunter. Erzähl meiner Frau, ich sei abgerutscht und dann verschwinde aus diesem Tal. Arnulf von Quill, genannt der Berserker, der Held der Schlacht von Worringen. Und du bist einer dieser halben Kinder, die es sich in den Kopf gesetzt haben, mir die Stirn zu bieten. Glückwunsch! Du bist der, der den weitesten Weg gemacht hat. Du hast im Blutrausch 50 Männer niedergemetzelt. 10, 20, 50, 100, 200. Es gibt so viele Geschichten darüber. Ich weiß selber nicht, welche stimmt. Ich weiß nur, dass ich beinahe ebenso viele nach der Schlacht getötet habe. Aus allen Ecken kamen sie gekrochen, um sich mit mir zu messen. Um der zu sein, der den Berserker zur Strecke bringt. Ruhm und Ehre wollten sie erringen. Und das Gold, das die Gefolgsmänner des Erzbischofs von Köln auf meinen Kopf ausgesetzt haben. Viele Kerle standen vor mir mit gezogenen Schwertern, jung und übermütig. Gefunden haben sie nur den Tod. Irgendwann war ich es leid. Ich bin zurück in dieses Tal gegangen, weil ich sicher war, dass es niemand findet. Dass niemand den Weg in die Berge auf sich nimmt, um eine Legende zu jagen. Aber hier stehst du. Ich habe mich wohl geirrt. Also, stoß mich runter. Aber erzähl niemandem davon, sonst lebst du durch meinen Tod mein Leben. Du wirst keine Ruhe haben vor den Heißspornen, die sich mit dem Berserkerbezwinger messen wollen. Irgendeiner davon wird besser sein als du und der lebt dann dein Leben und so weiter und so weiter und so fort. Weil wir verdammten Menschen nun mal so sind. Also, tu, was du tun musst. Und überhaupt, was soll der ganze Firlefanz? Du hättest doch gleich mit deiner Axt kommen können, mich fordern. Wozu das Bäume fällen und die vielen Fragen? Mein Vater und meine Brüder waren in Worringen. Glaub mir, ich bin jede Nacht da. Ich wollte den Mörder meiner Familie kennenlernen. Ich hatte eine Bestie erwartet, aber der legendäre Berserker ist nur ein ganz einfacher Mensch. Nun habe ich keine Angst mehr, es mit dir aufzunehmen. Die Bestie, mein Junge, steckt in jedem von uns. Nur, dass du es dir aussuchen kannst, ob du sie in einem Kampf entfesselst oder ob du Gnade walten lässt, das kann ich nicht. Wenn ich mit dem Schwert in einen Kampf gehe, ist es so, als gäbe es mich nicht. Dann gibt es nur noch die Bestie. Dann tue ich dir ja einen Gefallen, wenn ich sie töte. So wie mein Schwur es verlangt. Dann steht wohl Schwur gegen Schwur. Du musst mit mir kämpfen. Ich habe das Gelübde abgelegt, nie wieder nach einer Waffe zu greifen. Bist du ein Feigling, Arnulf von Quill? Verwehrst einem Mann sein Recht, dich für das zu bestrafen, was du meinem Vater und meinen Brüdern angetan hast? Nenn mich, wie du willst, Pilger. Die Wahrheit ist, mein Hunger nach toten Menschen ist gestillt. Ich habe einen ganzen Kornspeicher voller Leichen in meinem Herzen, der mich bis zum Ende meines Lebens nährt. Aber wenn du Rache willst, dann mach es dir einfach. Tritt mir in den Rücken und stoß mich in den Abgrund. Ich werde dich nicht daran hindern. So nicht. Ich töte dich nicht hinterrücks. Ich werde jeden Tag mit meiner Axt zu dir kommen und dich fordern, bis du dich endlich dem Kampf stellst. Dann wirst du so lange kommen müssen, bis ich an Altersschwäche sterbe oder du an Langeweile. Svinter, was treibst du hier die ganze Zeit? Du bist nicht einmal beim Misthaufen gewesen. Alle Götter, Kind, was ist mit dir? Ich... Du hast den Stall zugespuckt wie eine Trunkenbotze. Es geht mir nicht gut. Das sehe ich. Komm, du kannst hier nicht liegen in Kot und Kotze. Kannst du aufstehen? Ich weiß nicht. Warte, ich helfe dir. Leg deinen Arm um meine Schulter und stütz dich auf mich. Gute. Ich bring dich in die Stube. Enno! Was ist da oben los bei euch? Wieso kommst du jetzt schon wieder runter? Wir haben erst ein Bündel Bretter oben. Halt deinen Schandmaul und gib deinem Mann die Eier zurück, die du ihm abgeschnitten hast. Hast du den Verstand verloren? Feiges Dreckspack! Verkriecht euch in eurem Tal wie die Kinder! Verrecken sollt ihr alle! Arnulf! Arnulf! Also... Was ist Jakob Olwart, Dämonenjäger? Mann, meine Gäste wollen noch eine Geschichte hören. Komm schon. Na gut, Herr Wirt, na gut. Aber nur noch eine, dann muss ich weiter. Also, habt ihr schon vom Wassermann gehört? Er ist auch als Nöck, Neck oder Nickert bekannt. Nöck. Man mag fast meinen, er sei ein Mensch von seiner Erscheinung her. Mit Armen, Beinen, Kopf und Haar ist er äußerlich kaum von uns selbst zu unterscheiden. Wer weiß, vielleicht sitzt gerade jetzt einer neben euch. Ja, ihr lacht, aber Wassermänner sind keine menschlichen Wesen. Sie sind böse Geister. Dämonen. Gefallene Engel. Von Luzifer verführt, aus dem Himmelreich verbannt und auf ewig verdammt, auf unserer Erde Schlechtes zu tun. Wisst ihr, woran ihr erkennt, dass sie einst Engel waren? Ganz einfach. Ein jeder Nöck trägt eine Harfe bei sich. Doch er spielt sie nicht zum Gotteslob. Nein, ganz im Gegenteil. Sein Instrument ist teuflisch, verflucht. Es dient einzig und allein dem einen schrecklichen Zweck. Sein Spiel lockt Weibsvolk an, macht es von Sinnen. Die Klänge rauben einer jeden Frau den Willen, zu tun oder zu lassen, was sie will. Hört eine erst die Melodie des Nöcks, so wird sie ihm folgen, wohin er will. Und der Ort, an dem der Wassermann sein Opfer leitet, ist der Grund des Sees. Hier kann der Nöck atmen wie an Land. Das Weib jedoch... das ihm folgt, er trinkt gar jämmerlich. So, das war das letzte Brett. Hält. Arnulf, ist genug für heute. Lass uns zum Mittagessen. Auf dem Hof wartet auch noch Arbeit auf uns. Ja, wir sind hier weit gekommen. Auch ohne den axtschwingenden Pilger, der mir ans Leder will. Ich bin mit dir in dieses Tal gegangen, weil du gesagt hast, dass uns hierher niemand folgt. Und ich dachte, du bist mit mir hierher gekommen, weil du mich liebst. Muss ich mich jetzt bei jedem Schritt umsehen? Ob der Junge hinter uns steht, um dich zu erschlagen? Hätte er mich hinterrücks töten wollen, hätte er es getan, Wulfhild. Der Bursche will einen Kampf. Und den wird er von mir nicht bekommen. Er hat seine Familie in Worring verloren. Und ich verliere die Lust, darüber zu reden. Wir werden darüber reden müssen, Arnulf. Denn mich betrifft's genauso wie dich. Vielleicht sogar noch mehr. Und so ward ich einst vor Jahren zum Schloss eines hessischen Grafen gerufen. Der Edelmann war noch recht jung, an Jahren doch gram gebeugt wie ein Greis. Der Ursprung seines Seelenleids, ihr werdet es euch denken, war ein Wassermann, der sein Unwesen im weitläufigen See des Schlosses trieb. Drei Schwestern hatte der Graf gehabt, doch zwei von ihnen hatte der Nöck schon geholt. Die dritte galt es zu retten, koste es, was es wolle. Sonst wäre der Graf vor Gram gestorben und mit ihm sein ganzes Familiengeschlecht. Hier, Dämonenjäger, trink. Ja, hab Dank, Herr Wirt. Hab Dank. Wo war ich? Die letzte verbliebene Schwester des Grafen. Richtig. Der adlige Herr bekniete mich also, ihm zu helfen. Er wollte mein Gewicht in Pfennigen aufwiegen lassen, wenn ich den Nöck zur Strecke brächte. Der Nöck, der bereits zwei seiner Schwestern geholt hatte. Ich aber verlangte etwas anderes für meine Dienste. Ein Fischernetz aus feinsten Silberfäden. Wochenlang wob der Silberschmied des Grafen daran. Und all die Zeit, bis es fertig war, ward des Grafen verbliebene Schwester in ihren Gemächern eingesperrt. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Denn alles war besser, als dass der Nöck sie holte. Dann, weiter! Doch der teuflische Wassergeist war getrieben davon, Weibsvolk in sein nasses Reich zu locken. Und eines Tages sah er eine Adelsfrau im prächtigen Gewand am Seeufer beim Schloss entlang spazieren. Ida? Hm? Warum ist Winter heute nicht mitgekommen? Tori, hast du es denn nicht gehört? Nein. Was? Winter spuckt den ganzen Tag in hohem Bogen. Oh nein, die Arme. Ist sie krank? Weiß nicht, vielleicht. Oder sie hat etwas Falsches gegessen, oder... Oder was? Na, denk doch mal nach. Nein, nein, Ida. Ich meine, wer sollte denn mit ihr... Mein Bruder vielleicht. Brun und Winter. Hey, sag sowas. Torit, lass das. Ida. Du weißt genau, dass Brun mir versprochen ist. Ja, dann. Und Swinter weiß das auch. Ist ja nicht der Einzige aus Quill mit einem Schwanz. Ida! Ist doch so. Ist ekelhaft. Und du bist ein Kind. Es ist doch gar nicht gewiss, dass Swinter spuckt, weil ihr... Weil ihr jemand ein Kind gemacht habt. Ja. In ein paar Monaten werden wir es wissen. Ich will jetzt nicht mehr drüber reden. Ich auch nicht. Ich gehe da drüben zum Waldrand. Da steht Waldzies. Kommst du mit? Nein. Na gut. Du weißt nicht, was dir entgeht. Die Wurzeln vom Zies sind köstlich. Du kannst sie kochen oder braten. Es ist nicht lange her, da habe ich eine Gams erlegt mit meinem Pfeil und Bogen. Und wir haben sie mit den Blättern vom Zies gewürzt und die Wurzeln in Butter geschmort und dazu gegessen. Das war das Beste seit langem. So, und jetzt zieh hier noch. Jetzt komm schon, Torit. Hier sind genug für uns beide. Oder bist du mir etwa böse, weil ich das mit Brun und Swinter gesagt habe? Das war ein Jux. Jetzt komm! Torit? Torit! Torit! Hey, jetzt lass den Unfug! Torit! Und so entstieg der Nöck dem See, setzte sich auf einen großen Stein direkt am Ufer und zauberte seine Harfe hervor. Er spielte auf und die geheimnisvollen Klänge zogen das Weib in seinen Bann. Immer näher kam es, den Kopf gesenkt, wie eine Schlafwanderin, auf den Dämon zu, der sich vom Stein erhob, bereit, die Edelfrau in die Tiefen des Wassers zu entführen. Als sie ganz nah an ihn herangetreten war und er sich langsam rückwärts bewegend schon bis zu den Knöcheln im See stand, hob das Adelsweib ihren Kopf und der Nöck erschrak nicht schlecht, als er sie sah. Denn die Frau, Die Frau war niemand anderes als... ich selbst, Jakob Olwart. Gewandet in Brokat, mit falschem langem Haupthaar, geflochten aus der Mähne eines Pferdes. Das Kleid, in dem ich steckte, gehörte vormals der älteren Schwester des Grafen. Tot wie sie war, brauchte sie es ja nicht mehr. Ich bin recht klein und dürr, wie ihr seht. Es passte mir also wie angegossen. Aber glaubt mir, wenn ich euch sage, ich trug es nicht etwa nur, weil es mir so gut gefiel. Denn nur in dieser Verkleidung gelang es mir, nah genug an den Nöck heranzukommen. Sein Hafenspiel verzaubert Weibsvolk. Auf Männer hat es keine Wirkung. So stand ich voll bei Sinnen, Auge in Auge mit dem Wassermann. Und sein Erstaunen gab mir genau den Augenblick Zeit, den ich brauchte, um das aus Silberfäden gesponnene Netz hinter meinem Rücken hervorzuholen und es über ihn zu werfen. Der Nöck fauchte wie wild und wand sich, ließ sich ins Wasser fallen, um zu entkommen. Jedes einfache Fischernetz hätte er mit Leichtigkeit entzwei gerissen, doch meines war vom Silberschmied gewoben. Und Silber, müsst ihr wissen, ist ein wirksames Metall gegen dämonische Wesen. Nur Silberwaffen vermögen es, den Werwolf zu verletzen. Und nur mit Silbernetzen fängt man Wassergeister. So zog ich ihn an Land und weiter, ja, bis in den Keller des Schlosses. Dort hatten des Grafen Baumeister in den Wochen, in denen das Netz gewoben wurde, einen großen Badezuber gemauert. Zwei Klafter lang, zwei Klafter breit, zwei Klafter tief. Und ein Bischof aus der Nähe hatte über das Wasser darin höchst selbst das Segensgebet gesprochen. Ich und drei Mann des Grafen packten den im Netz zappelnden Nöck und warfen ihn hinein in das Bad aus Weihwasser. Es zischte und dampfte und das gesegnete Nass zerfraß das unreine Fleisch vor den Augen des Grafen und seiner einzig verbliebenen Schwester, bis nichts mehr von dem teuflischen Wassermann und seiner Harfe übrig blieb. Ah, guter Dämon, Julia. Ah, ich habe gesagt, der hat was drauf. Komm, erzähl noch ein Abenteuer, Jakob Olbert. Alles, was du sollst, geht heute aufs Haus. Viele Gäste hatte ich noch nie. Mein Bauch ist voll, Herr Wirt. Ja. Ich mag nichts mehr saufen, aber in meinem Geldbeutel, da passt noch was hinein. Und du weißt, was ich meine. Bruder Thaddäus. Ach, da bist du ja endlich, Johannes. Ja. Und? Hast du ihn gefunden? Wen? Na, wen wohl? Bruder Christian, ich hab dir doch aufgetragen, ihn zu suchen. Ach so, ja, also, nein. Ich hab ihn nicht gefunden. Hast du überhaupt nach ihm gesucht? Nahezu überall, Bruder Thaddäus. Ich war sogar beinahe bis ganz hinunter zum Dorf der Heiden. Aber wozu denn das? Der Christian ist den Berg hinauf und nicht hinunter. Der Vater Abt hat ihn zu dem Ort der Marienerscheinung geschickt, um dort die ganze Nacht zu beten und Buße zu tun. Das habe ich dir doch erzählt. Jetzt ist es Mittag und er ist immer noch nicht zurück. Vielleicht ist er noch weiter den Hang hinauf, zum Zirner Joch, Heilpflanzen suchen, Edelweiß oder Gelmenzian. Ohne Proviant? Das könnte dir vielleicht passieren, weil du von der Küste kommst. Aber Christian ist aus den Bergen. Soll ich weiter nach ihm suchen, Bruder Thaddäus? Nein, ich brauche dich hier. Du bist mein zweiter Gehilfe und da mein erster verschwunden ist, musst du seine Aufgaben mit übernehmen. Gut. Wie kann ich dir behilflich sein? Halt nach dem Fläschchen mit der Wasserdost-Tinktur Ausschau. Wasserdost? Man nennt es auch Kunigundenkraut. Mein Gott, Johannes, wie oft habe ich dich in Kräuterkunde unterrichtet? Nein, ich weiß. So ein kleines Glasfläschchen mit gelber Flüssigkeit. Und weißt du auch, wofür wir es brauchen? Bei Erkältungen und Ausschlägen und Hautentzündungen. Gut. Hast du es gesehen? Ist es denn nicht im Regal? Johannes, wir müssen es finden. Ich hab dir doch erzählt, was passiert, wenn es jemand in zu hoher Dosis einnimmt, oder? Sie behält nichts bei sich. Kein Wasser, keine Suppe. Franka, ich sag ja, vielleicht hat sie etwas Schlechtes gegessen. Einen Pilz, die falschen Beeren. Wer weiß. Sie ist zu schwach, um zu antworten. Wir sollten wohl besser Heron holen. Ich war schon bei ihr. Sie hat mir einen Trank gegen Swinters Übelkeit gegeben. Aber die kotzt ihn aus, sobald ich ihr einen Schluck davon gebe. Oh, was denn jetzt noch? Wilhelma, was schlägst du uns die Tür ein? Lamprecht, du musst kommen. Unser Torit ist verschwunden. Was? Tu es nicht unten im Tal, Gideon. Tu es oben, an der Höhle. Nimm die leichteste, die du finden kannst. Du musst sie den ganzen Hang hochschleppen. Betäub sie mit Bilsenkraut und leg sie dir über die Schulter. Ja, mach ich wie ein Reh. Ach, schade. Schade, dass ich nicht stark genug bin, um zwei zu tragen. Ruhe! Leute! Ruhe! So, jetzt erzähl. Was genau ist geschehen? Ich war mit Torit am Fluss Wasser holen. Wir haben uns unterhalten und dann bin ich kurz zum Waldrand, weil dort Ziest stand, um ein paar Wurzeln mitzunehmen. Und als ich mich umgedreht habe, war sie weg. Torit war weg. Einfach so. Habt ihr euch gestritten? Nein, also Streit kann man dazu eigentlich nicht sagen. Eigentlich. Worum ging es? Nichts. Um nichts Wichtiges. Ida, sag es mir. Ich entscheide, ob es wichtig ist. Torit und ich, wir haben übers Winter gesprochen. Übers Winter? Ja, weil sie doch heute den ganzen Tag gespuckt hat. Ja, weiter? Nun ja, und ich habe dann einfach so gesagt, dass sie vielleicht schwanger sein könnte. Und darüber haben wir uns dann gestritten und es war nichts. Schwanger? Zwinter? Es war doch nur ein Jux. Du findest es also lustig, das Gerücht in die Welt zu setzen, meine Zwinter wäre schwanger? Hey, jetzt lass gut sein, Schulze. Fahr mein Kind nicht so an. Ja genau, hier geht's einmal nicht um deine Tochter Lamprecht, sondern um Wilhelmers und meine. Was soll ihr denn schon zugestoßen sein, Müller? Du hast es doch gehört, die Mädchen haben sich gestritten. Ja, und dann hat Torit sich eben versteckt, um Ida einen Streich zu spielen. Und was, wenn nicht? Na, dann ist sie wahrscheinlich Helrun hinterher. Die ist zum Kloster hoch, um Brunnen abzuholen. Warum sollte Torit mit Helrun gehen? Und bringt dann vorher nicht mal den Wassereimer zurück zum Hof? Nein, da stimmt etwas nicht. Ich spüre das. Wovor hast du Angst, Wilhelma? Es ist mitten am Tag. Der Bär ist auch bei Tageslicht umhergezogen. Den Bären hat Wulfild erlegt. Und Torit kennt sich aus im Tal. Sie... Ja, was seht ihr mich denn alle so an? Hab ich Unrecht? Kein weiteres Mädchen aus Quill. Kein weiteres Mädchen. Wir werden nicht nichts tun, Lamprecht. Gut. Gut, meinetwegen. Suchen wir sie. Aber dann das ganze Dorf. Holt alle zusammen. Und bringt Fackeln mit, falls es länger dauert. Brun, mein Sohn. Mutter. Ach, es tut gut, dich wohl aufzusehen. Ja, und es tut gut, endlich aus der Christenburg heraus zu sein. Wie sind die Brüder da drin mit dir umgegangen? Sie haben es nicht geschafft, mich umzubringen. Und sieh mal, sie haben mir den Krückstock gegeben, der mir beim Laufen hilft. Das ist gut, mein Junge. Das ist gut. Aber wir wissen beide, wem ich zu verdanken habe, dass ich noch am Leben bin. Den Göttern natürlich. Nein, dir, du heilkundiges Mütterlein. Jetzt muss ich nur noch schaffen, dich aufzupäppeln, huh? Ganz dürr siehst du aus. Und du bleich. Ja, das liegt vermutlich daran, dass mir der Schreck mit dem Bären noch in den Knochen sitzt. Was? Was für ein Bär? Das erzähle ich dir auf dem Weg nach unten. Komm, lass uns gehen. Mit deinem Bein brauchen wir ein wenig länger. Und Torit kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ah, Johannes, hier bist du. Ich hab dich gesucht. Gut, dass du kommst, Matthias. Ich kann zwei helfende Hände gebrauchen. Zu zweit geht es hier einfacher. Johannes, ich muss mit dir reden. Das kannst du tun, während wir die Wäsche auskochen. Thaddäus lässt mich die alten Verbände des Heidenjungen reinigen. Sie sind voll mit getrocknetem Blut. Es geht um Gideon. Ja, ich weiß, bei dir geht es immer um ihn. Aber während du den ganzen Tag deinem Dämon nachhängst, schuften deine Mitbrüder sich die Seele aus dem Leib. Also fass mit an. Er hat es wieder getan. Er hat ein zweites Mädchen geholt, weil du den Vater Abt überzeugt hast. Weil es nötig war. Es ist Sünde, Johannes. Wenn du mich wieder in den Folterkeller zu dem Bienenschwarm zerren willst, muss ich dich enttäuschen. Mein Fleisch am Rücken hängt immer noch in Fetzen, mühsam zusammengehalten von Verbänden. Es schmerzt bei jeder Bewegung. Johannes, wir müssen das hier stoppen. Wir? Ich, der König der blutigen Leinen und du, der Herrscher der Tauben? Wie stellst du dir das vor? Es muss einen Weg geben. Oh, den gibt es. Es wird enden, sobald sich die Heiden aus Quill zum Herrgott bekannt haben. Nicht früher und nicht später. Torit! Torit! Torit! Torit! Torit! Torit! Torit! Haltet einen Klafter Abstand voneinander! Torit! Und bleibt in einer Reihe! Torit! Immer gleichmäßig, Torit! Schritt für Schritt den Hang hinauf! Heiliger Vater, der du bist, allmächtig und voller Gnade, vergib mir, dass ich mich aus dem Abendgebet geschlichen habe. Vergib mir auch, dass ich in das Haus des Abts einbreche. Und vergib mir, dass ich den Schlüssel zum Nordturm an mich nehme. Dass ich dem Vater Abt sein Pergament nehme. Es ist nur dieses eine. Vergib mir, dass ich gegen das 7. Gebot verstoße, aber ich muss es tun. Nur so kann ich Satans Macht Einhalt gebieten. Torit! Torit! Hier! Hier! Oh nein! Wir haben etwas gefunden. Die Götter, lasst es nicht unser Torit sein! Lass mich durch! Lass mich durch, Wilhelma! Nein! Nein! Torit! Was hat es mit dir getan? Torit! Es ist die gleiche Stelle, Schulze. Direkt vor der Höhle. Wie bei meiner Ortrute. Ich weiß, Ulrich, ich weiß. Hey! Lamprecht! Du musst mitkommen. Mitkommen? Wohin? Zu dem Felsbrocken da hinten. Da liegt noch einer. Wulfeld, was soll das heißen? Ein zweiter Leichnam. Da hinten am Fels. Was? Wer ist es? Ich weiß es nicht. Dein Gesicht ist kaum noch zu erkennen, aber es ist einer von ihnen. Einer von den Mönchen aus Maria Zirn. Gideon? Wo steckst du? Er kann doch nicht immer noch da draußen sein. Gideon! Was, wenn er weitermacht? Was, wenn er sich noch eine holt und noch eine? Gideon! Du hast mich! Was? Warum versteckst du dich unterm Stroh? Um zu sehen, wie du dich vor Schreck einscheißt, kleines Mönchlein. Dachtest wohl, ich wäre noch auf der Pirsch, was? Bleib weg von mir! Du bist voller Blut! Ja, Heidenenblut, ja! Aber hier, schau, es trocknet schon. Also, kleines Mönchlein, was willst du hier? Dich von deinen Dämonen befreien, Gideon. Hört ihr das? Er will, dass ihr verschwindet. Was sagt ihr dazu? Hm? Gideon, sieh mich an. Ich führe gerade eine Unterredung. Ich werde dich mit den Ketten an der Wand anbinden und so mit dir verfahren, wie es in der Prozedura Extractio Satanis Ultima geschrieben steht. Er will einfach nicht aufhören, dazwischen zu plappern. Geh jetzt zu den Ketten, Gideon! Du hast mir nichts zu befehlen. Hörst du, Matthias? Lass mich los! Hör auf zu zappeln wie eine Forelle. Sonst nehme ich dich aus und brate dich knusprig überm Feuer. Bitte, Gideon! Lass mich los! Ach, es ist doch wirklich jammerschade. Jammerschade, dass ich nur Weiber töten mag. Es wäre so leicht, du dummer Junge. So leicht, dass ich eine Ausnahme machen sollte. Was in Gottes Namen ist denn hier passiert? Wer wagt es denn? Nein. Wo ist der? Wo ist der Schlüssel zum Turm? Ah, warte. Oh nein. Was hast du getan, Matthias, du verdammter Narr? Wohin so eilig, Vater Abt? Keine Zeit für Erklärungen. Aber Pass auf das Tor auf, Bartholomäus. Aber Matthias hat heute Vordienst. Du übernimmst für ihn. Dieses Kloster verwandelt sich Tag für Tag mehr in einen Taubenschlag. Nichts als aufgeregtes Geflatter und Gegurre und niemand weiß mehr ein noch aus. Hey, ihr Brüder! Seht es euch an! Und es hört einfach nicht auf. Seht es euch genau an! Hört ihr mich? Wir im Dorf sind nicht mehr allein. Jetzt holt es auch eure Leute. Da seht ihr, was euer Gott vermag. Nichts! Nicht den fünften Teil eines Fliegenschessers ist die Macht groß von eurem Allmächtigen. Was schreist du hier herum, Schmied, zu dieser unchristlichen Zeit? Wenn du besoffen bist, dann geh nach Hause und schlaf deinen Rausch aus. Ich bring euch das, was euch gehört. In Gottes Namen, was ist das? Siehst du das nicht an seiner Kutte? Das ist einer deiner sogenannten Brüder. Heilige Mutter Gottes. Eine feine Familie seid ihr. Christian? Christian! Was, was ist mit ihm geschehen? Das Gräuel ist ihm geschehen. Gideon! Gideon, Matthias! Macht gefälligst auf! Ich bin es, euer Abt! Matthias, Gideon, ihr öffnet jetzt sofort die Tür! Gideon! Tretet ein, Vater Abt. Gib mir den Schlüssel. Hier ist er. Ich habe ihn gut verwahrt für euch. Wo ist Matthias? Dort. Dort hinten im Stroh. Matthias! Gideon, was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihn am Leben gelassen, Vater Abt. So viel steht fest. Und dabei wollte er mich einem Exorzismus unterziehen, ohne eure Erlaubnis. Wo ist das Pergament mit der Prozedura Extractio Satanis Ultima? Ich hab's zerrissen und gefressen. Du hast es was? Zerrissen und gefressen. Die Stimmen haben es von mir verlangt. Vermaledeites Scheuser. Komm, Matthias, komm. Komm, steh auf. Ja, so ist es gut, komm. Du hast keine Angst zu haben, Matthias. Ich bring dich hier weg. Vater Abt. Was, Gideon? Wann kann ich mir die nächste holen? Wovon redest du? Vom nächsten Heidenmädchen. Wann darf ich's töten? Das heißt wohl noch nicht gleich sofort. Was ist das, Mutter? Wer singt? Was ist da? Nichts, Winter. Schlaf weiter. Ich hör's doch genau. Das ist Totengesang. Was geht da draußen vor? Sie haben Torit gefunden. Ich verstehe nicht. Wieso gefunden? Sie ist tot, Kind. Tot? Torit? Aber... Du darfst dich nicht aufregen, Swinter. Du musst dich ausruhen und zu Kräften kommen. Er hat es gewusst. Swinter, was meinst du? Wer hat was gewusst? Nichts, Mutter. Ich träume mit offenen Augen. Dann schlaf jetzt, Kind. Die Götter geben Acht auf dich. Komm, Junge, hier hinein. Ins Infirmarium. Matthias. Thaddäus, Johannes, kommt, Brüder, helft mir. Wir müssen ihn auf ein Krankenbett bringen. Los, Johannes, du rechts, ich links. Was redet er da? Rosse, die mit ihren Mäulern Feuer und Schwefel speien. Er zitiert aus der Offenbarung deines Namensvetters, Kapitel 9, Vers 17. Du solltest öfters in der Heiligen Schrift lesen, Johannes. Was ist mit ihm geschehen, Vater Abt? Bruder Matthias hat Visionen. Ich sage euch, Brüder, dieses Tal ist die Hölle auf Erden. Die Sünde wuchert wie ein Furunkel an ihm und schneidet man es heraus, wachsen zwei neue. Matthias! Zwei neue! Du musst mir vertrauen, hörst du, Matthias? Es ist Sünde. Sünde, was er getan hat. Ja. Aber sie dient einem höheren Zweck. Wir müssen einige wenige verirrte Seelen opfern, um viele auf den rechten Weg zu bringen und sie zu erretten. Thaddäus! Thaddäus! Oh, verdammt! Gut, dass ihr hier seid. Bartholomäus, ich habe dir doch gesagt, du sollst auf das Tor Acht geben. Aber das ist es ja, Vater Abt. Der Heidenschmied, er hat Christian gefunden. Christian gefunden? Wo ist er? Vor dem Tor. Er ist tot. Was? Zerfleischt! Es ist grässlich! Da seht ihr es! Da seht ihr, was er getan hat. Thaddäus, Bartholomäus, wir gehen zum Tor. Du, Johannes, passt auf Matthias auf. Es ist kein Funken Leben mehr in ihm. Wie auch. Sein halbes Gesicht ist weggerissen. Das waren nicht die Heiden. Nein. Was dann? Vielleicht der Bär, den die erledigt haben. Geh zu deiner Schlafstadt, Pilger. Das hier geht dich nichts an. Ich wollte nur behilflich sein. Warte, Pilger. Bleib. Wann haben die Heiden den Bär erlegt? Gestern. Tagsüber, lange vor Sonnenuntergang. Ich habe ihn am Nachmittag den Hang hinauf geschickt. Das hätte ich nicht tun sollen. Ihr konntet nicht wissen, dass das passiert, Vater Abt. Was ist mit diesem heidnischen Dämon aus der Schlundhöhle, von dem ihr an der Kapelle gesprochen habt, Vater Abt? Auch der kann es gewesen sein, ja. Ich werde die Bestie bannen, so bald wie möglich, vor aller Augen. Was machen wir mit Christians Leiche? Schlag sie in ein Leintuch ein, Thaddäus. Bartholomäus, du wirst helfen. Bringt ihn hinter unsere Klostermauern, damit kein Wolf ihn sich holt. Er hat schon genug gelitten. Danach bewachst du weiter das Tor, Bartholomäus. Die ganze Nacht? So lange, bis ich dir sage, dass du etwas anderes tun sollst. Und du, Pilger, willst du auch einen christlichen Dienst verrichten? Sag mir, was ich tun soll, Egidius. Heb ein Grab aus auf dem Gottesacker neben der Kapelle. Bartholomäus gibt dir einen Spaten. Gleich morgen, noch vor Sonnenaufgang, bestatten wir unseren Bruder. Ja, Vater Abt. Und Thaddäus? Ja? Ich brauche ein Fläschchen Bilsenkraut-Tinktur von dir. Aber ich habe euch doch erst gestern eine Dosis gegeben. Ja, und heute brauche ich mehr. Und wenn ich es wünsche, gibst du mir jeden Tag etwas davon. Ihr versteht mich nicht falsch. Es wundert mich nur. Ihr wisst, dass ihr mit der Arznei sehr vorsichtig sein müsst. Eine Vergiftung kann zum Tode führen. Es wäre hilfreich, wenn ihr mir sagen würdet, wofür ihr es braucht. Dann könnte ich euch... Thaddäus, sehe ich aus, als wüsste ich nicht, was ich tue? Doch, Vater Abt. Dann bring es mir in mein Haus. Heute noch. Bilsenkraut? Was geht hier vor, Thaddäus? Ich habe keine Ahnung. Du hast doch gehört. Aber Bartholomäus, selbst wenn ich's wüsste, würde ich's dir nicht sagen. Meine Tour. Leute von Quill, unser Dorf hat im Laufe weniger Tage zwei seiner Töchter verloren. Zuerst Ortrud, Ulrichs und Gerlins Kind und nun Thorit, Dolfs und Wilhelmers Tochter. Wir alle kannten und liebten Thorit. Sie war ein großherziges Mädchen, schlau und fleißig. Sie war ein gelehriger Schüler. Er hat Thaddäus im Infirmarium stets hilfreich zur Seite gestanden. Er war pünktlich, folgsam und gottesfürchtig. Christian war unser Jüngster. Und doch ist er als erster von uns gegangen. Viel zu früh. Aus dem Leben gerissen von der Bestie, von der wir glaubten, unsere Vorväter hätten sie für alle Zeiten in die Tiefen der Berge verbannt. Und bei eben diesen Altvorderen soll Thorit nun sitzen. Sie soll gemeinsam mit ihnen speisen an der langen Tafel, die niemals leer ist. Sie soll sich laben an Früchten und Fleisch. Sie soll tanzen mit ihnen in einer großen Halle, in der immer Musik spielt. Und sie soll kein Leid fühlen, keinen Schmerz, keine Trauer, keinen Durst und keine Müdigkeit. Bucephalus, ruhig. Bucephalus, ganz ruhig, mein Junge. Was willst du hier, Fremder? Siehst du nicht, dass wir in Trauer sind? Wir geleiten meine Tochter auf ihre letzte Reise. Eben deshalb bin ich hier, um mich bei euch zu entschuldigen. Was redest du da? Schleich dich, du Zungenklapper! Es tut mir leid. Wäre ich früher gekommen, würde euer Mädchen dort vielleicht noch leben. Halt die Gosch! Lasst uns den Störenfried auf seinen Klepper fesseln und dahin zurückschicken, wo er hergekommen Wartet. Ist. Wartet! Ich bin Jakob Olbart, Dämonenjäger. Entsandt vom Erzbischof von Salzburg, um euch von der Bestie zu befreien. von der Bestie, die ihr das Gräuel nennt. Ein meineidiger Schalk bist du! Und ich bitte euch, gemeinsam mit euch, um die eure trauern zu dürfen. Eine Tracht, die kannst du von uns bekommen. Hört auf! Hört jetzt auf, ihr alle! Das ist die Feier für meine tote Tochter. Hier wird niemand beschimpft oder geschlagen. Ich sage, lass den Fremden mit uns trauern, wenn er will. Und ich sage, lasst ihn das Gräuel jagen, wenn er will. Hab Dank, gute Frau. Ich verspreche dir, ich werde den Tod deiner Tochter rächen. Schluss jetzt mit dem Geschwätz. Ehre meine Tochter, aber ehre sie still. So fahr nun dahin, Thorit von Quill, Tochter der Wilhelmer und des Dolf, Kind des Zirnertals, Freude des Dorfes Quill. Lebe wohl, bis wir uns wiedersehen in der Anderswelt. Hey, jetzt fass mit an, Salzburger Dämonenbub. Wir schieben das Floß in den See. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie war noch so jung. Ein halbes Kind. Und dann noch dieser Mönch. Er hatte nicht mal Flaum um die Lippen. Es gibt so viele Tote im Zirnertal. Scheint ganz so, als wären wir verflucht, Wulfhild. Der Tod folgt uns, wo immer wir auch hingehen. Was willst du gegen das Gräuel tun, Arnulf? Ich? Nichts. Dafür gibt es doch jetzt den Dämonenjäger. Er hat den Segen des Erzbischofs. Und was willst du wegen des Pilgers mit der Streitaxt unternehmen? Naja, weißt du, es kommt wohl eher darauf an, was der Pilger unternimmt. Himmel, ihr verschlafenes Luppenpack von Mariensa Mönchen. Seht zu, dass ihr das Tor aufmacht. Hörst du die Totenglocke nicht? Wir begraben einen der unseren, also verschwinde. Warte, Mönch, du solltest mich besser hereinlassen. Geh zu deinen Heidenbrüdern ins Tal. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Hüte deine Zunge, dicker Mann. Ich bin ein Christenmensch wie du und jetzt bring mich zu deinem Abt. Ein Fremder hat mir keine Anweisungen zu geben, selbst wenn er 100-mal ein Christ ist. Da hast du recht. Es sei denn, er hat dieses Schriftstück bei sich. Was soll das sein? Hiermit verfügt seine Exzellenz Konrad von Rauris, der ehrwürdige Erzbischof von Salzburg, dass sich dem Manne, der da heißt Jakob Olwart, im Zirnertal und auf dem Weg dorthin Tür und Tor öffne, dass ihm jedwede Unterstützung zuteil werde und jede seiner Fragen wahrheitsgemäß beantwortet werde. Das Siegel darunter kennst du wohl. Und jetzt bring mich zu Abt Egidius. Und danach sattel mein Pferd ab und gib ihm zu saufen und ein Bund Hafer. Im Namen des Erzbischofs von Salzburg. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Clemens von der Alt, du bist es wirklich? Eure Exzellenz, danke, dass ihr mich empfangt, Konrad von Rauris. Ich wollte es nicht glauben, als mein Diener mir sagte, der Dompropst von Chiemsee hätte an unsere Pforte geklopft und um eine Audienz gebeten. Es tut mir leid, dass ich euch so überfalle. Ja, ein Überfall, das ist ein treffender Vergleich, guter Clemens. Solange nämlich der Bischof Gernot von Chiemsee in Salzburg weilt, ist der Platz seines Stellvertreters, des Dompropstes, der Bischofssitzherrn Chiemsee. Ich weiß, Eure Exzellenz. Ihr könnt dich einfach so durchs Land reisen und hier auftauchen, schon gar nicht unangekündigt. Ihr habt Aufgaben zu erledigen. Ja, Eure Exzellenz, und die wichtigste ist, euch zu dienen. Nein, Clemens, die wichtigste ist, unserem einen Herrn und Gott zu dienen, indem du den Bischof von Chiemsee würdig vertrittst. Ich wäre nicht gekommen, wenn die Angelegenheit nicht unaufschiebbar wäre. Ich fürchte, ich verstehe kein Wort. Darf ich frei sprechen? Ja, nur zu, aber so laut, dass ich deine Worte auch verstehen kann. Und ihr seid sicher, dass uns hier niemand belauscht? Clemens, das hier ist eine Audienz, kein hochnotpeinliches Verhör, bei dem du der Inquisitor und ich der Angeklagte bin. Also hör auf mit deinen Fragen und sag, was du zu sagen hast. Verzeiht, Exzellenz, mir Mir ist zu Ohren gekommen, dass ein Meuchelmörder in Salzburg angekommen sei. Ein Meuchelmörder? Ein Assassine, der für Geld tötet, ja. Hier in Salzburg? Leider ja, Exzellenz. Ha. Und wer ist das Ziel dieses Assassinen? Wen soll er umbringen? Euch, Eure Exzellenz. Das war Folge 5 unserer Fantasy-Serie Greuel. Wer will den Erzbischof töten? Und was wird der Dämonenjäger im Zirnertal tun? Das alles und mehr in Folge 6. Helft uns gern dabei, die Serie bekannter zu machen. Erzählt anderen davon. In der Beschreibung findet ihr auch Links zum Teil. Einer davon führt auf unsere Seite mit mehr Hintergründen und einer Liste aller Beteiligten. Guckt gern mal vorbei. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Greuel.